So, also wenn das jetzt nicht gut ist, also dann weiß ich es auch nicht. Wenig Stress. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. weil mein Ruf kaputt geht. Mittlerweile gibt es ja noch mehr Esserkick-Piraten als vorher. Esserkick, ja klar! Bam, bam, bam, bam, bam! Macht doch euren Scheiß! Macht doch eure Kacke! Esserkick, ja klar! Gleich eins auf Maul. We'll be right back.

extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. We'll be right back. We'll be right back.